Morning, my wonderful friend. Guten Morgen, meine wundervollen Freunde. Somebody told me this week when I actually said to them. Jemand sagte mir diese Woche, als ich ihnen erzählte, that every day we reach about 20,000 people through the devotional. Dass wir jeden Tag um die 20,000 Menschen durch die Kurzandachten erreichen. Somebody said that is completely a wrong number. Da sagte jemand, dass das eine völlig falsche Anzahl ist. And this person thinks that we're reaching maybe 100,000 people a day. Diese Person denkt, dass wir täglich vielleicht 100,000 Menschen erreichen. And they, that's an estimate, but they gave me some very good evidence for that. Das ist zwar eine Schätzung, aber die Person gab mir ein paar recht gute Hinweise dafür. So listen, it's not about numbers, but it's about people that Jesus can touch through us. Hör zu, es geht nicht um Zahlen, sondern es geht um Menschen, die Jesus durch uns berühren kann. Numbers mean nothing to us. People mean everything to us. Zahlen bedeuten uns nichts, sondern Menschen sind uns wichtig. When the Bible says 3,000 were saved, it's not talking about bragging to have a big meeting. Wenn die Bibel davon spricht, dass 3,000 gerettet wurden, dann geht es nicht darum zu beten, um eine große Veranstaltung zu haben. It's celebrating the 3,000 people got to be impacted by Jesus. Sondern darum, die 3,000 zu feiern, die von Jesus berührt wurden. So that's what excites us, that what we do here through the devotional can impact so many people. Es begeistert uns also, dass das, was wir hier durch diese Andachten tun, Auswirkungen auf so viele Menschen hat. So let's continue verse 22. Lasst uns also mit Vers 22 weitermachen. In fact, the weaker our parts, the more vital and essential they are. Je schwächer unsere Körperteile sind, desto entscheidender und notwendiger sind sie in Wirklichkeit. Do you know? And again, the church doesn't even think like that. Und wiederum, die Gemeinde denkt überhaupt nicht auf diese Weise. The church think the weak ones are nothing but a trouble and a headache. Die Gemeinde denkt, dass die Schwachen nichts als Schwierigkeiten und Kopfschmerzen darstellen. And the strong ones are the ones that are essential. Und dass die Starken die Unverzichtbaren sind. Do you know, there's one thing I've always kind of almost hated. Es gibt etwas, das ich immer schon fast gehasst habe. And that is to recruit members from other local churches. Und das ist, Mitglieder aus anderen lokalen Gemeinden anzuwerben. You know, I think it is so wrong. Ich denke, es ist so falsch. But we see people that we think have potential and then we invite them, come and be part of my church. Wenn wir Menschen mit Potenzial sehen und sie dann einladen, werde doch Teil meiner Gemeinde. And we do it with a completely wrong motive. Wir tun dies aus einem völlig falschen Motiv heraus. So that our church, in parentheses, you know, in quotation marks, our church can have a benefit. Damit unsere Gemeinde einen Vorteil davon hat. But this is not how the body is supposed to work. Aber so sollte der Leib nicht funktionieren. Why don't we recruit, if you really want to do that, why don't we recruit the weakest people and the most unvital people? Wenn man schon Leute anwerben will, wieso dann nicht die Schwächsten und Unwichtigsten? Because if the Bible says the weaker ones are the more vital and essential, denn wenn die Bibel sagt, dass die Schwächeren entscheidender und notwendiger sind, when we are trying to get the better members to our church, we have actually shown we don't understand what the body is all about. Wir aber versuchen, die Besseren anzuwerben, dann zeigen wir damit, dass wir nicht verstanden haben, worum es bei einem Leib geht. Think about your own body. Denk an deinen eigenen Körper. There are members of your body that you don't even see. Es gibt Körperteile, die du nicht mal siehst. But when they don't work, you're in trouble. Aber wenn sie nicht funktionieren, dann hast du ein Problem. I had a friend in Austria and she had an accident and lost her big toe. Ich hatte eine Freundin in Österreich, die bei einem Unfall ihren großen Zeh verlor. Just the right big toe, that's all she lost. Nur den rechten großen Zehen hat sie verloren. You don't think that one toe out of 10 is so essential. Du denkst vielleicht, dass einer von 10 Zehen nicht so wichtig ist. Remember, in Austria we have the Alps, high mountains. Denk daran, in Österreich haben wir die Alpen, also hohe Berge. She could not climb the Alps anymore. Sie konnte nicht mehr die Alpen hochsteigen. Because she couldn't get her balance because of that right big toe missing. Weil sie aufgrund des fehlenden rechten großen Zehs keine Balance mehr halten konnte. She had to relearn how to go up on the mountains without that one toe. Sie musste wieder neu lernen, wie sie ohne diesen Zeh auf die Berge steigen konnte. When she told me that, I immediately remembered this scripture. Als sie mir das erzählte, fiel mir sofort diese Bibelstelle ein. Ah, just a toe, just a weak part of the body. It's very vital. Ach, nur ein Zeh, nur ein schwacher Teil des Körpers. Es ist sehr entscheidend. Look what it says. The body parts we think are less honorable we treat with greater respect. Schau, es heißt, die Körperteile, die wir für weniger ehrenwert halten, behandeln wir mit mehr Respekt. And the body parts that need to be covered in public we treat with propriety and close them. Und die Körperteile, die in der Öffentlichkeit bedeckt werden müssen, behandeln wir mit Anstand und bekleiden sie. I mean, Paul is going very, very, very natural. Paulus stellt das auf so ganz natürliche Weise dar. He's basically saying this. Im Grunde genommen sagt er Folgendes. He's saying, you don't cover your hand unless you're freezing cold. Du bedeckst nicht deine Hand, es sei denn, es ist eiskalt. But you're not embarrassed. So that you have to now cover your hand. Aber du schämst dich nicht, so dass du jetzt deine Hand bedecken müsstest. But you would not go uncovered in your, you know, sexual body parts. You cover them. Doch deine Genitalien würdest du nicht unbedeckt lassen, sondern du bekleidest sie. When you go in public, you cover them. Wenn du in die Öffentlichkeit gehst, dann bekleidest du sie. If you get surprised when you step out of the shower because you think nobody's there, the first thing you do is you cover your sexual parts. Wenn du aus der Dusche kommst und von jemandem überrascht wirst, weil du dachtest, es sei niemand da, dann bedeckst du als erstes deine Genitalien. Nobody covers their eyes. Niemand würde seine Augen verdecken. Or their hands. Oder die Hände. Or their ears. Oder die Ohren. You cover your intimate parts. Sondern du bedeckst deine intimen Teile. You give them a very special honor and respect. Du gibst ihnen besondere Ehre und Respekt. It's exactly the words that Paul uses. Das sind genau die Worte, die Paulus gebraucht. So look what Paul is saying. Also schau, was Paulus sagt. Naturally speaking, the body is like this, and the body of Christ should be like this, naturally speaking too. Natürlich gesehen ist der Körper so, und der Leib Christi sollte natürlich gesehen ebenso sein. Instead of the body part that is intimate and that seems to us less honorable to be ignored and to be mistreated and talked bad about. Anstatt den Körperteil, der intim ist und uns weniger ehrenhaft erscheint, zu ignorieren, falsch zu behandeln und schlecht über ihn zu reden. It should be treated very respectfully, especially in public. Look what he says. Sollte er sehr respektvoll behandelt werden, besonders in der Öffentlichkeit. Denn schau, was er sagt. In public. In der Öffentlichkeit. So what do we do? Aber was machen wir? In public we talk very good about the prominent member. Look what this guy did. In der Öffentlichkeit reden wir sehr gut von den herausragenden Gliedern. Schau mal, was er gemacht hat. What a wonderful man he is and what he's done for the church. Was für ein wunderbarer Mann das ist und was er für die Gemeinde getan hat. And the weak part of the body that causes nothing but problems, so to say, that's the one we talk bad about in public. Und über den schwachen Teil des Leibes, der sozusagen nur Schwierigkeiten macht, reden wir schlecht in der Öffentlichkeit. That's the one we should cover. Ihn sollten wir bedecken. But instead of covering, we expose. Doch anstelle zu bedecken, entblößen wir. Do you see how the way the church acts to the body doesn't make sense? Siehst du, dass die Art und Weise, wie die Gemeinde sich als Leib verhält, keinen Sinn macht? Peter said, love covers a multitude of sin. Petrus sagte, Liebe bedeckt eine Menge von Sünden zu. What do we do? We uncover a multitude of sin. Was machen wir? Wir decken eine Menge von Sünden auf. And the weaker the members of the body are, the more we uncover instead of cover. Und je schwächer die Glieder des Leibes sind, desto mehr decken wir auf, anstatt zuzudecken. Oh, may Jesus help his church to become a true body. Oh, möge Jesus der Gemeinde helfen, ein echter Leib zu werden. Where we understand this simple, important principle. In der wir diese einfachen, wichtigen Prinzipien verstehen. The weaker they are, the more covering they need. Je schwächer sie sind, desto mehr Bedeckung brauchen sie. I'll see you tomorrow. Wir sehen uns morgen.